Du hörst das ganze Interview jetzt ein zweites Mal. Überprüfe dabei deine Antworten. Hallo Marcel, wie bist du zur Arche gekommen? Naja, vor ein paar Jahren habe ich aus Zufall mal reingeschaut. Da habe ich dann ein paar nette Leute kennengelernt. Jetzt komme ich viel öfter her. Hier treffe ich meine Freunde. Die meisten Leute denken ja, die Arche wäre ein Club für Kinder oder sowas. Stimmt das nicht? Ja schon. Viele sind erst 10 oder 11 Jahre, aber einige sind auch älter, 17 oder 18, so wie ich. Was machst du so in der Arche? Ich spiele hier manchmal Tischtennis und Billard mit meinen Freunden. Oder wir reden einfach miteinander. Aber meistens sitze ich im Computerzentrum. Da mache ich dann Computerspiele oder surfe im Internet. Also ist die Arche doch nur ein Club? Nein, das ist doch viel besser hier als in einem Club oder auf der Straße. Hier gibt es auch kostenlos zu essen. Und Schüler bekommen Nachhilfe. Und zwar umsonst. Das gibt es sonst nirgends. Ja, und der Computerraum ist richtig gut. Kommst du oft in die Arche? Ja, schon. Meistens am Nachmittag. Ich komme immer, wenn es mir zu Hause zu langweilig ist oder ich sonst nichts zu tun habe. Und wenn es zu Hause nichts zu essen gibt oder ich kein Geld mehr habe, komme ich auch zum Essen her. Und was machst du, wenn du nicht in der Arche bist? Ich arbeite manchmal als Aushilfe im Supermarkt, um etwas Geld zu verdienen. Aber die bezahlen fast nichts. Deshalb habe ich eigentlich immer zu wenig Geld. Ich wohne noch zu Hause bei meiner Mutter, die ist geschieden. Was wünschst du dir am meisten? Am meisten wünsche ich mir einen Job als Kfz-Mechaniker. Damit könnte ich viel Geld verdienen und mit meiner Freundin zusammenwohnen. Außerdem hätte ich gern eine Familie mit 2 oder 3 Kindern. Das wird aber sicher noch ein bisschen dauern. Vor allem, weil ich für die Ausbildung einen guten Realschulabschluss brauche. Und den habe ich nicht. Ich würde ihn aber gerne nachmachen und deshalb habe ich mich schon an verschiedenen Schulen beworben. Wenn sie mich nehmen, dauert das mindestens noch 2 Jahre. Danach kann ich dann vielleicht die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker machen. Und wie würdest du die Arche beschreiben? Super! Hier fühle ich mich fast wie zu Hause. Es ist immer jemand da, wenn man reden will. Vor allem Bernd. Der hilft auch bei Bewerbungen oder wenn man sonst Probleme hat. Der kennt sich richtig gut aus. Und Herr Schmidt. Der ist schon ein bisschen älter. Der ist fast wie ein Vater für mich. Ihm kann ich auch Sachen anvertrauen, die ich sonst niemandem erzähle. Ende Teil 3.